Enimajak seia ramuna zatta titerna hosekturnat jenizamat seina tamuna naija minoi gaja hose tuki wo kohete mo na o tsuzuite iru itsu no shida Titer na hozek tornat, jenizamat sei.